Sei dir doch sicher, auch wenn du nicht ausrichten kannst, bleibt jede Form von Auflehnung, Widerstand gegen Gesetze und Staat, gegen das Machtmonopol. Doch diese verfluchte Zahlen auf dem verdammten Papier, in Regierung steckt die Gier und Banknoten werden gedruckt, je nach Belieben und Bedarf. Wer überleben darf, steht bereits vorher schon fest. Die eine Bevölkerungsgruppe bekommt diesen Impfstoff injiziert und die andere Bevölkerungsgruppe bekommt etwas anderes reserviert. Propaganda und sie sorgt damit, der Zuspruch wächst und auch das Wahlergebnis stimmt. Bedient man sich der Prominenz, mit der man weiter Einfluss nimmt. Man handelt und man denkt, als gäbe es keine Konsequenz. Die NATO provoziert die Russen mit Gebietserweiterung. Der Kalte Krieg 2.0 und alles, was dann stumpf in die Ukraine bläht. Doch auch in China will man lieber ein angespanntes Klima. An der Grenze zu Taiwan steht es kurz vor dem Einmarsch. Truppen zieht man dort zusammen für die Übung zum Gefecht. Von DEFCON 5 auf DEFCON 1 runtergesetzt. Auf der Straße wieder Protest gegen Ermächtigungsgesetz. Immer enger zieht sich das Netz, eure Illusion zerplatzt. Der Niedergang der Gesellschaft, er steht nun endlich fest. Survival of the fittest. Ich nehme die Scheiße nicht einfach so hin. Ich nehme dir das Leben und komm wieder mit. Von mir aus egal, ob rechts oder links. Ich komme mit Stahl und Messer zu Kinn und schnitz deine Kehle, du kannst nicht im Rennen. Entweder du frisst deine Feinde oder sie fressen dich. Es geht um nacktes Überleben. Bombenteppich, saurer Regen. Die Mütter weinen die Tränen, wenn sie Blumen niederlegen auf die Gräber ihrer Kinder. Alles kostet ihr weitere Leben. Sprachlos steht sie daneben beim Verkauf ihrer Seelen an denjenigen, der den Profit verspricht. Doch sie wussten vorher nicht, dass der einzige Lohn, den es gibt, ihre eigene Vernichtung betrifft. Erst ein lauter Knall, dann ein grelles Licht, ausgelöst durch Bombenblitz. Egal was man verspricht, am Ende wartet der Tod auf alle Menschen und auf dich. Egal was man verspricht, am Ende wartet der Tod.